Genau vor einem Jahr erschien mit Ganz unten sein bisher erfolgreichstes Buch. Günter Wallraff hatte in der Rolle eines Türken die Bundesrepublik unten erlebt und erlitten. Und wie beinahe alle Publikationen des Kölner Autors machte auch dieses Buch Furore. Leiharbeit, deren haarsträubend illegitime Praktiken Wallraff aufdeckte, avancierte zu einem Begriff des Jahres. Nachdem sich das Buch binnen weniger Monate, eine Sensation für die Verlagsbranche, mehr als 2 Millionen Mal verkauft hat und in mehr als einem halben Dutzend Übersetzungen europaweit Verbreitung und Beachtung gefunden hat, sind die juristischen Scharmützel zum Wallraffs Enthüllungen noch nicht zu Ende. Und nachdem der Autor schon manchen Prozesserfolg für sich verbuchen konnte, steht in der kommenden Woche am 29. Oktober vor dem Landgericht Düsseldorf die Klage des Thyssen-Konzerns zur Verhandlung. Seit 20 Jahren macht Günter Wallraff mit seinen Aktionen und Publikationen auf Missstände und auf sich aufmerksam. In der folgenden Sendung mit dem Titel Kritik konkret nimmt Stefan Lohr den letzten Bucherfolg Wallraffs zum Anlass, an die Anfänge seiner Arbeit zu erinnern. Er zeichnet die Stationen der Wallraffschen Arbeit nach und konnte den Autor auch selbst zu seiner Arbeit befragen. Wo möchten Sie leben? Wo ich mich auskenne, wo ich mich einbringe und wo ich was verändern kann. Da, wo ich nun mal lebe. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Die Utopie, in einer wirklichen Demokratie, ohne Klassengegensätze und Ausbeutung leben zu können. Ihre Lieblingstugend? Zivilcourage, Nächstenliebe. Wer oder was hätten Sie sein mögen? Zum Beispiel unerkannt als Offizier beim MAD, beim militärischen Abschirmdienst, oder Sprecher des Verteidigungsministeriums, oder Lobbyist der Rüstungs- und Atomindustrie in Bonn, oder Kassenwart beim Flick-Konzern. Günter Wallraffs Antworten auf einem prominenten Fragebogen, den allwöchentlich das Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publiziert. Wallraff ist bekannt, berühmt, die Medien machen ihn zu einem Star. Ein Interview mit ihm im Playboy ist so selbstverständlich wie eine Human Touch Story in der frauenillustrierten Brigitte unter dem peinlichen Titel »Bei Frauen kann ich mich fallen lassen«. Die Rede ist von demselben Wallraff, der Monate vorher in der Rolle eines türkischen Gastarbeiters mit Namen Ali Levent Silgeligoglu 2,5 Jahre lang gearbeitet hat. Ja, ich war 2,5 Jahre in der Rolle eines ausländischen Arbeiters, eines türkischen Arbeiters, der in jetzigen Schwierigkeiten des Arbeitsmarktes versucht, irgendwo noch reinzukommen, irgendwo noch seinen Lebensunterhalt zu finden auf Baustellen, in der Gastronomie bei McDonald's und zuletzt Schwerpunkt in der Großindustrie bei Thyssen im letzten Dreck als Leiharbeiter oder aufgrund der Bedingungen kann man schon wieder den klassischen Begriff Sklavenarbeiter verwenden. Es kommen immer mehr auch deutsche Kollegen hinzu, die fast in der gleichen schlimmen Situation sind. Es ist aber noch die Minderheit. Nicht? Auch in unseren Kolonnen waren es immer ein paar Deutsche, wo es dann auch keine Rangunterschiede mehr gab. Die sind genauso schlimm dran und dann versteht man sich auch wieder. Es ist alles eine total hoffnungslose Situation. Das ist also von daher nicht nur das Türkenproblem. Es ist das Problem von nicht angepassten, nicht dazugehörenden, von Fremden, die man letztlich nicht ranlässt und die man gerade in solchen Zeiten, solchen Wirtschaftskrisenzeiten zum Teufel wünscht, obwohl man sie ja hierher geholt hat, obwohl man sie ja umworben hat. So erläutert Wallraff selbst seinen letzten Einsatz, als er im Herbst 1985 sein Buch präsentierte, das diese Erfahrungen dokumentiert, ganz unten. Das Buch machte Furore, Politiker reagieren, Staatsanwälte schwärmen aus, um die von Wallraff aufgedeckten Straftatbestände nachzuprüfen, einzelnen Leiharbeitsfirmen kann das Handwerk gelegt werden, doch die so Attackierten versuchen ihrerseits, sich zu wehren. Dementis und Beschwichtigungen von Thyssen, Prozessankündigungen von Leiharbeitsfirmenchef Vogel, dessen Praktiken Wallraff am präzisesten geschildert hat. Und ganz unten das Buch über die deprimierenden Erfahrungen in den Grau- und Dreckzonen der entwickelten Industriegesellschaft schlägt alle Rekorde. Zum Jahresende, gut 2 Monate nach Erscheinen, hat sich das Buch beinahe 2 Millionen Mal verkauft und Übersetzungen in 7 Sprachen, darunter natürlich in Türkisch, in Vorbereitung. Begleitet wurde das Erscheinen von ganz unten durch eine ausführliche Story im Spiegel und die Ausstrahlung einiger der von Wallraff verdeckt gedrehten Videoaufnahmen im ARD-Fernsehmagazin Report von Franz Alt. Solche Publicity wird die ungewöhnliche Höhe und Geschwindigkeit der Buchauflage sicher befördert haben. Doch allein die Ankündigung, es werde ein neues Buch von Wallraff erscheinen, in dem er Missstände in der für ihn bekannten Art aufdecken werde, führte bereits lange vor Erscheinen des Buches und bevor Inhalt und Titel bekannt waren, zu weit mehr als 100.000 Vorbestellungen im Buchhandel. Wer ist dieser Mann Günther Wallraff? Um seine Wirkung und seinen Erfolg zu erklären, bedarf es einer Erinnerung seiner jetzt mehr als 20-jährigen Arbeit. Seine erste Buchveröffentlichung 1966 unter dem Titel »Wir brauchen dich« verkaufte sich mäßig. Der Verlag hatte Mühe, die erste Auflage von 2000 Exemplaren abzusetzen. Als der Autor und seine Reportagen noch nicht so bekannt waren wie seit einigen Jahren, war er es gewesen, der Fragen gestellt hatte. Zusammen mit seinem Kollegen, dem Berliner Schriftsteller Jaak Karsunke, entwarf und veröffentlichte er einen Fragebogen für Arbeiter. Mit ihrem Katalog von immerhin 100 Fragen stellten sie ein Instrument vor, von dem sie hofften, es könne helfen, nicht nur die Lage der arbeitenden Klasse in der Bundesrepublik der 70er Jahre zu erforschen, sondern auch zur Veränderung des Bewusstseins der Arbeiter selbst beizutragen. Denn wissen wollten Karsunke und Wallraff unter anderem: In welcher Branche arbeiten Sie? Gehört der Betrieb einem Privatbesitzer oder einer Aktiengesellschaft? Wie heißt der Besitzer bzw. der Direktor der Gesellschaft? Kennen Sie die Namen der Mehrheitsaktionäre? Wie hoch ist der Umsatz des Betriebes? Wer ist der Hauptabnehmer der von Ihnen produzierten Waren? Wann beginnt, wann endet Ihre Arbeitszeit? Werden beim Verlassen des Betriebes Taschen- oder Leibesvisitationen durchgeführt? Wer kontrolliert? Wer wird kontrolliert? Können Sie Ihr Arbeitstempo selbst bestimmen? Von wem bzw. wovon wird es bestimmt? Vorarbeiter, Meister, Akkord, Fließband? Was für Pausen haben Sie? Wie oft? Wie lange? Bezahlt oder unbezahlt? Gibt es an Ihrem Arbeitsplatz Gefahren? Welcher Art? Sind Sie darüber aufgeklärt worden? Und durch wen? Wie viele Unfälle gab es im letzten Jahr? Nach welchem System wird entlohnt? Akkord, Zeitlohn, Prämienlohn, Beteiligungslohn, Leistungslohn? Wissen Sie, was Ihre Kollegen verdienen? Was verdient der Vorarbeiter, der Meister? Was verdienen die Direktoren? Wann waren Sie zum letzten Mal verreist? Wohin? Wie lange? Allein? Mit Ehepartner? Mit Familie? Wie finanziert? Gibt es einen Betriebsrat? Wie ist die Haltung des Betriebsrats? Gegenüber den Kollegen? Gegenüber der Firmenleitung? Sind Sie gewerkschaftlich organisiert? Bei welcher Gewerkschaft? Wie hoch ist der Anteil der gewerkschaftlich Organisierten unter Ihren Kollegen? Gibt es einen Werkschutz? Einen Werksicherheitsdienst? Ist der Werkschutz bewaffnet? Womit? Hält er Schießübungen ab? Ist in den letzten 5 Jahren gestreikt worden? Aus welchen Gründen? Mit welchem Erfolg? Gab es Aussperrungen? Der in der von Arbeitern kaum gelesenen intellektuellen Zeitschrift Kursbuch im September 1970 veröffentlichte Fragebogen ist wohl nie in nennenswerter Weise zum Einsatz gekommen und ausgewertet worden. Aber er enthält ein Programm. Er resümiert, worauf Wallraff bei seinen ersten Einsätzen und Reportagen seine Aufmerksamkeit gelenkt hat. Er präzisiert die Stellen, an denen die rechtliche Situation und die Wirklichkeit der Arbeitsbedingungen überprüft werden müssen. Überprüft am Anspruch des sozialen und demokratischen Rechtsstaats. Wallraff kannte sich aus. Nicht durch ein universitäres Soziologiestudium, sondern weil er sich selbst verdingt und in großen Industriebetrieben gearbeitet hatte. Am Fließband, auf der Werft, im Akkord, im Stahlrohrwerk, Sinter 2 im Stahlwerk. So liest sich das nüchterne Inhaltsverzeichnis seiner ersten Buchpublikation, die 1966 unter dem Titel »Wir brauchen dich« herauskam. Nach seiner Ausbildung zum Buchhändler und nach seiner später auch dokumentierten Zeit bei der Bundeswehr und einer Phase des Umhertrempens hatte er sich auf die wirklichen Verhältnisse eingelassen. Den Rat dazu hatte ihm ein Freund gegeben, der Wallraffs Malbemühungen und die ersten lyrischen Schreibversuche als Flucht diagnostizierte. Schließlich musste Wallraff leben, er brauchte Geld. Mit dieser Mischung aus Notwendigkeit und Neugier heuerte er als Hilfsarbeiter an. Und er beschreibt seine Arbeit, nüchtern, genau, ohne Pathos. den Lärm und die Hitze in den Fabrikhallen, die gefährliche Vernachlässigung von Arbeitsschutzbestimmungen. Er porträtiert seine Kollegen, die, weil ihr Leben oft Jahre und Jahrzehnte lang zwischen die Schichten stumpfsinniger Arbeit gepresst ist, selbst stumpfsinnig werden, ausländerfeindlich, ängstlich, autoritätsfixiert und aufs Geld versessen. In einem Kreislauf, der sich zur Spirale verengt, lassen sich manche Kollegen auch noch freiwillig auf Überstunden und Sonderschichten ein, viele, weil sie mit ihren Ratenzahlungen in Rückstand geraten sind. Die, die es zum Vorarbeiter oder Meister gebracht haben, zeichnen sich nicht selten durch brutale Schikane aus. Sie müssen gewährleisten, dass abenteuerliche Produktionsziele erreicht werden. Eine Passage aus dem Text im Stahlrohrwerk. Obermeister K. brüstete sich damit, dass er dank seines rigorosen Durchgreifens eine Betriebssabotage verhindert habe. Für kurze Zeit arbeitete nun an der Richtmaschine ein neues Team im dritten Gang. Nicht allzu lange. Die Ausschussquote war enorm hoch und die Maschine blockierte häufig, was lange Wartezeiten mit sich brachte. Inzwischen läuft die Richtmaschine wieder im ersten Gang. Obermeister K. verliert kein Wort mehr darüber. Ich stehe an der Maschine. Vor mir die Wand. Mein linker Arm dreht an dem Rad, der Stahl frisst sich ins Rohr, meine rechte Hand packt zu und legt das geschnittene Rohr auf den Stapel. Meine beiden Hände arbeiten losgelöst von mir. Sie werden kaum müde dabei. Müde wird mein Kopf. Rot und blau glühende Eisenspäne, die reinsten Zauberfarben, rollen sich vom Rohr ab und springen auf meine Hände. Ich sehe zu dabei. Der Schmerz geht nicht bis zum Kopf und der Reflex bleibt aus. Bei der nächsten Bewegung fällt der Span erkaltet wieder ab. Auf den Händen wachsen Blasen. Solche Texte führten dazu, dass man gern das Etikett Arbeiterschriftsteller oder Literat der Arbeitswelt auf den jungen Kölner Autor anwendete. Doch das Etikett erwies sich als ungenügend, denn Wallraff beschränkte seine Untersuchung gesellschaftlicher Verhältnisse nicht allein auf die Produktionsverhältnisse in Industriebetrieben. Er begibt sich über Weihnachten ins Hamburger Obdachlosenasyl Pick-Ass. Er geht freiwillig, unter dem Vorwand Alkoholiker zu sein, in eine psychiatrische Anstalt. Er mimt einen Arbeitslosen auf dem Sozialamt. Im Sommer 1967, nach den heftigen Demonstrationen gegen den Schahbesuch und kurz nach dem Tod des von der Polizei erschossenen Benno Ohnesorg, hängt er sich in Berlin ein Schild um, auf dem zu lesen steht: Student wegen Teilnahme an Demonstrationen gekündigt, sucht Zimmer und Arbeit jeglicher Art. Er notiert seine Erfahrungen bei dem Versuch, sich der Polizei als Spitzel anzudienen. Er befragt Priester und Moraltheologen, wie er sich als Napalmfabrikant verhalten soll. Und er erkundet bei verschiedenen Firmen als Ministerialrat Kröver, eines frei erfundenen Zivilausschusses beim Bundesinnenministerium, ob der Werkschutz bei Streiks auch bewaffnet gegen die Belegschaft vorgehen würde. Wie gelingt Wallraff, die gelegentlich ja auch nicht ganz ungefährlichen Rollen durchzuhalten? Wo sind seine Grenzen? Gibt es Momente, wo er aussteigt? Du musst alles riskieren, das stimmt. Ja. Du musst alles riskieren. In dem Moment, wo ich eine Rolle bin, ist mir alles andere egal. Gibt es mich anderswo nicht mehr. So schizophren bin ich nicht, als dass ich da parallel noch meine andere Existenz aufrechterhalten könnte. In dem Moment bin ich es bis zur Selbstaufgabe, bis zur Preisgabe auch. Und ich setze damit, das stimmt natürlich, diejenigen dann auch ins Unrecht. Selbst wenn ich bei drauf gehe, ist das Reklamieren des Unrechts umso größer. Und so weit muss ich dann auch gehen. Ich kann nicht mich auf was einlassen und dann so tun, als ist da plötzlich das Ende, wofür anderes erst anfängt. Das weiß ich vorher nicht. Das ist wie bei jedem Experiment, wenn es ehrlich gemeint ist. Selbst wenn Wallraff sich für viele seiner früheren Reportagen nur für einen kürzeren Zeitraum auf sein Thema eingelassen hat, wenn er neben der teilnehmenden Beobachtung recherchiert hat und Selbstaussagen von Institutionen und Firmen den eigenen Erlebnissen oder den Berichten dort Beschäftigter gegenübergestellt hat, so unterscheidet sich seine Vorgehensweise doch erheblich von der Arbeit selbst engagierter Journalisten. Für Wallraff haben so fragwürdige Kriterien wie Objektivität oder Ausgewogenheit eine andere Bedeutung. Er widmet seine Aufmerksamkeit meist den Zonen der Gesellschaft, die in der Regel von öffentlichem Interesse bzw. dem, was dafür erklärt wird, ausgeblendet bleiben. Seine Arbeit geht von der Erfahrung aus, dass schon allein die Anwesenheit von Journalisten viele Situationen künstlich verändern. Wallraff sucht die ungeschminkten Verhältnisse. Er macht sich gemein, taucht unter in der Menge der Arbeiter, der Patienten oder der Ausländer. Oder er sucht die Rolle des vermeintlichen Mitwissers, er setzt auf die Auskunftsfreudigkeit auch pressescheuer Manager, wenn sie sich unter sich wähnen. den Übergang von journalistischer Recherche zur Untersuchung mit dem Mittel der verdeckten Rolle hat er in einer Reportage, die er die eigene Arbeitsweise immer offenlegte, selbst beschrieben. Nachdem er offen als Journalist Wallraff keine Auskünfte über die Werkschutzaktivitäten erhält, aber vermutet, dass ihm etwas vorenthalten wird, entschließt er sich zu einer seiner Listen. Wie aber wäre die Wahrheit herauszubekommen? Es gab nur eine Möglichkeit. Ich musste mich als Eingeweihter ausgeben, als Mitarbeiter von einer vorgesetzten Stelle, die ich ja erfunden hatte. Zum Beispiel als Mitarbeiter von einem nicht existierenden Zivilausschuss beim Bundesinnenministerium. Mit leicht verstellter Stimme rufe ich zum zweiten Mal bei Herrn Bockenkamp in den Kontinentalwerken in Hannover an. Mein Deckname? Kröver. Der von mir erfundene Zivilausschuss ist für Herrn Bockenkamp durchaus denkbar, denn er begrüßt mich. Hier spricht Bockenkamp. Schönen guten Tag, Herr Ministerialrat. Zuerst mache ich ihm klar, dass es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt. Ich sei, so sage ich, soeben bei der Vorbereitung einer Agenda und will mich vorher noch vergewissern, wie weit der Aufbau des Werks Selbstschutzes gediehen ist. Dann meine Frage. Sind Sie speziell mit der Vorbereitung des Selbstschutzes betraut? Bockenkamp bejaht. Ich frage weiter. Sind Sie auch in der Lage, wilden Streiks entgegenzutreten oder anderen Unruhen, die zum Beispiel aus lohnpolitischen Maßnahmen entstehen? Ja, wir haben alle Vorbereitungen getroffen, sagt Bockenkamp. Er spricht sehr selbstbewusst und nicht ohne Stolz. Theoretisch habe ich für jedes Werk den gesamten Plan fertig und auch personell. Beinahe alle Reportagen, Untersuchungen und Lehrbeispiele, die vor ihrer Buchpublikation zunächst in Zeitschriften veröffentlicht wurden, zunächst in Pardon, dann in Konkret, das zur Polit- und Pornopostille das da wurde, beinahe alle diese Veröffentlichungen führten zu Affären. Die Betroffenen reagierten mit Dementis, Androhungen von Prozessen, Verleumdungen. Folge, das Gerede über Wallraff beschäftigte sich nicht allein mit den Skandalen, die der Autor aufdeckte und das Gütesiegel des authentisch Erlebten und Erlittenen tragen, nein, diskutiert wurde mehr und mehr auch die Legitimität der Methode. Doch ehe es dann 1981 zu einer höchstrichterlichen Entscheidung über Wallraffs Arbeitsweise kommt, gelingt ihm nicht nur noch ein außerordentlich medienwirksamer Coup, der Schriftsteller wird zudem sowohl zum Objekt eines merkwürdigen Gutachtens des Instituts der deutschen Wirtschaft als auch Opfer geheimdienstlich operierender Observationen des Verfassungsschutzes. Gleichwohl, 1973 gelingt Wallraff eine Aktion, die ihm die bis dahin spektakulärste Medienreaktion beschert. Als Bote hatte er sich im Versicherungskonzern Gerling verdingt. Als Friedrich Wilhelm Gies transportiert er Post und Akten. Er erfährt manches aus den Biografien seiner Kollegen in der Botenmeisterei und der Pförtnerloge, verzichtet aber auf eine detaillierte Schilderung seiner und seiner Kollegen Arbeit. Vielmehr zielt er auf eine Demaskierung der autoritär-herrschaftlichen Verhältnisse im Konzern des extrem öffentlichkeitsscheuen Versicherungsmagnaten Gerling. Wallraff notiert Eigenarten und Interieur des Konzerngebäudes, gibt Details aus dem ungnädigen Umgang des Privatmanns Gerling gegenüber der Dienerschaft in seinen Privatresidenzen zum Besten. Doch schließlich setzt sich Wallraff alias Bote Friedrich Wilhelm Gies in der Mittagspause nicht in die allgemeine Kantine, sondern er verlangt Bedienung im Vorstandscasino, das seinerseits von einem eigenen Essensraum für Bevollmächtigte und Prokuristen abgegrenzt ist. Bevor der renitente Bote, der zum Entsetzen der gepflegten Tischgesellschaft sein Butterbrot auspackt, als seinem Begehren nicht Rechnung getragen wird, aus dem Casino geschoben werden kann und tags darauf seine Entlassungspapiere erhält, begibt er sich noch in das saalgroße Büro des Konzernchefs, setzt sich auf dessen Schreibtisch und posiert mit dem Firmensymbol, einem vergoldeten Globus, der von einem G wie Gerling umspannt wird. Noch ehe die wahre Identität des Boten gelüftet ist, macht seine Geschichte nicht nur im Konzern die Runde, sie erscheint zudem als Schmonzette in der Boulevardpresse. Der eigene Wallraff-Text erscheint dann wenig später im Stern. Und während die Leser noch über dieses tolldreiste Stück des Kölners schmunzeln, zugleich aber auch ungläubig erschrocken die feudalistischen Betriebsstrukturen des Gerling-Konzerns erörtern, gewinnt die Betriebsprüfung, wie Wallraff seine Gerling-Story im Nachhinein nennt, nur Monate später an enormer politischer Brisanz. Durch den Zusammenbruch der Kölner Privatbank Herrstadt gerät auch der Gerling-Konzern ins Wanken und muss, um dem Zusammenbruch zu entgehen, Anteile verkaufen. Seit 1966 erscheinen Bücher mit Wallraff-Stories alle 2 bis 3 Jahre. Ihre Texte dokumentieren die vielen, auch ganz unterschiedlichen Einsätze und Experimente Wallraffs. Dabei besteht die lange Liste seiner Publikationen nicht nur aus Glanzlichtern. Eine Reihe von Reportagen aus den frühen 70er Jahren verrät deutlich, dass Wallraff im Auftrag periodisch erscheinender Blätter arbeitete, die allzu oft das prickelnde Gefühl Wallraff was hier vermarkteten. Auch wenn Wallraff 1983 nach einer gerade eineinhalbwöchigen Informationsreise durch Nicaragua ein Buch mit dem anspruchsvollen Titel Nicaragua von innen auf den Markt wirft, so belegt das zwar durchaus verständliche politische Motive, doch es gibt den eigenen Anspruch von Authentizität auf. Gibt es eigentlich Beispiele für misslungene Aktionen? Es gab doch einige Male Anläufe, wo ich leer lief, wo ich mit meinen Möglichkeiten, meinem Wissensstand oder auch meinen Voraussetzungen nicht rankam. Beispiel, ich war dabei, IBM ziemlich von innen her zu untersuchen, das heißt, die Form eines amerikanischen Managements, der als Weltkonzern doch sehr beherrschend ist, dem meinen Mitteln beizukommen und musste nach längerer Zeit, ich war über ein Dreivierteljahr schon dran gewesen, schon länger her, musste ich passen, weil da doch, also einmal die technischen Voraussetzungen fehlten, zum anderen diejenigen, die anfingen, sich anzuvertrauen, zu einem entscheidenden Zeitpunkt Rückzieher machten, weil irgendwas durchgesickert war. Ich habe es in einem anderen Betrieb erlebt, wo über wieder mal abgehörtes Telefon, wo ich zu leichtfertig noch mit umging, das wäre heute nicht mehr möglich, aber damals vertraute man noch, wenn man dann irgendwann ein Schreiben kriegte, man wäre von dann bis dahin unter irgendeinem Vorwand abgehört worden und wäre wieder eingestellt worden, dann glaubte man jetzt umso unbekümmerter weiter telefonieren zu können. Und dadurch ist dann mal von Verfassungsschutz und Firmeninhaber gewarnt worden. Und das ist dann auch geplatzt, als ich da erst kurz drin war. Es kommt auch vor, dass ich recherchiere und merke, es ist zu zäh, ich komme mit meinen Möglichkeiten da nicht ran. Ran und rein aber kam Wallraff 1977 in die Redaktion der Bild-Zeitung. Ehe eine gezielte Indiskretion seine falsche Identität gelüftet hatte und damit seiner Arbeit ein vorzeitiges Ende gesetzt war, hatte Wallraff als Hans Esser 4 Monate lang als Reporter bei Bild Hannover gearbeitet. Der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war, hieß sein Report über diese Zeit. Das Buch fand reißenden Absatz. Dabei dokumentierte es eigentlich keinen großen Skandal. Es legte wohl den alltäglichen Zynismus einer lokalen Bild-Redaktion offen. Beim zweiten Mal traf Wallraff besser. So und ähnlich reagierten die Rezensenten auf den Fortsetzungsband, den der Autor knapp 2 Jahre später nachschob. Zeugen der Anklage. Die Bildbeschreibung wird fortgesetzt. So der Titel. Diese Fortsetzung hatte es in sich, auch wenn sie ohne eine klassische Wallraffiade zustande gekommen war. Wallraff hatte gegenrecherchiert. Personen, von denen in Bild die abstrusesten Geschichten zu lesen standen, suchte er auf. Bei Wallraff konnte man dann nachlesen, wie Bild aus Belanglosigkeiten Sensationen produzierte, wie Bild Menschen verhöhnte. Nicht immer traf Wallraff sie noch lebend an. Zermürbt von der ungeheuerlichen Sensationshetze der Bild-Zeitung, die den Tod seiner gemütskranken Frau zu einer Horrorgeschichte gemacht hatte, Titel »Angst vor Frühjahrsputz, Frau erschlug sich mit Hammer«, nahm sich der Witwer das Leben. Die Abschiedsbriefe dokumentiert Wallraff im Faksimile. Darin heißt es unter anderem: Man darf solche skrupellosen Leute von Bild nicht frei herumlaufen lassen. Sonst morden sie immer weiter und zerstören noch mehr Familien. Und seinen Kindern erklärt der von Bild zur Verzweiflung gebrachte: Seit der Geschichte mit Bild bin ich total zerbrochen. Ich wollte zuerst diesen Verbrecher, der Kartmann heißt, umbringen. Aber ihr sollt keinen Vater als Mörder haben. Durch meinen Tod ist er zum Mörder geworden. Die Publikation solcher Fakten bleibt nicht ohne Reaktion. Je bekannter er im Laufe der Jahre geworden war, desto größer und heftiger geriet auch das publizistische Echo auf Wallraffs Veröffentlichungen. Das beschränkte sich längst nicht mehr auf Rezensionen, sondern Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen gingen den Fällen nach, ließen die Betroffenen zu Wort kommen, interviewten Wallraff. Längst auch hatten die spektakulären Erfolge dieses Einzelkämpfers die staatlichen Organe auf den Plan gerufen. Wenigstens im Nachhinein teilten sie dem Telefonkunden Wallraff mit, dass man mal wieder für eine gewisse Zeit seine Gespräche mitgehört habe. Die Prozesse, die die Aktionen und Publikationen Wallraffs begleiteten, sind Legion. Ihr Ausgang ist schon damit beschrieben, dass alle seine Arbeiten, gelegentlich geringfügig modifiziert, weiterhin publiziert und verkauft werden. Nach seinem Coup bei Gerling und vor allem nach dem bei Bild nahmen die Reaktionen entschiedenere Formen an. Der zweite Bildband, Zeugen der Anklage, beginnt so. Man hat mich bespitzeln lassen, Wanzen gelegt, Telefongespräche abgehört. Man hat mir Agent Provocateur geschickt, hat Informanten unter Druck gesetzt. Durch eine Hausdurchsuchung hätten sie beinahe meine Arbeitsunterlagen beschlagnahmen lassen. Bei einem dieser Informanten, bei einem wichtigen Zeugen, der mich als erster über einen Lauschangriff informiert hatte, wurde eingebrochen, ohne dass Spuren an seinen Schlössern zu finden waren. Gleichzeitig verschwanden aus meiner Wohnung Dokumente, die ebenfalls mit diesem Informanten zu tun haben. Und vieles mit einer Routine, die die Handschrift von Geheimdiensten, die Handschrift des Bundesnachrichtendienstes vermuten lässt. Wallraff muss mehr und mehr auch in eigener Sache tätig werden. Der Zufall, so jedenfalls teilt er mit, spielt ihm die Aufzeichnungen eines Spitzels zu, den er eine Zeit lang für einen freundlichen Helfer gehalten hatte. Doch Philipp Szymaniak notierte und fotografierte fast 2 Jahre lang, was er in der Nähe seiner Zielperson, deren Vertrauen er gewinnen konnte, ausfindig machte. Wallraffs Lebensrhythmus, Essens- und Schlafgewohnheiten, Reisen, Besuche, Arbeiten. Szymaniak arbeitete auf Rechnung des Detektivbüros Heuer und Jonatis Hamburg. Passagen der genau notierten Beobachtungen seines Spitzels hat Wallraff gleich in seinem Buch Zeugen der Anklage mit abgedruckt. In seinem dritten Buch, mit dem er gegen Bild und seine Methoden agitiert, das unter dem Titel Bildstörung 1981 herauskommt, schildert Wallraff schließlich die mysteriösen Umstände der Verfolgung und des Todes eines seiner Kronzeugen. Der ehemalige Bildreporter Heinz Willmann lieferte Wallraff wichtige Beweise und sagte öffentlich im Fernsehmagazin Monitor aus, dass man in der Kölner Bildredaktion eine Zeit lang Wallraffs Telefongespräche mitgehört habe. Vor dem entscheidenden Prozess in dieser Sache kommt Hillmann überraschend zu Tode. Die Abhöraktion bei Wallraff lässt sich legal und ohne Manipulation nicht erklären. Die Behauptung der Springer-Leute, sie seien zufällig in die Leitung geraten und dann drin geblieben, ist nach Auskunft von Fernmeldetechnikern technisch ausgeschlossen. Eine Beteiligung der einschlägigen Nachrichtendienste wird, zuletzt im Bundestag bei einer parlamentarischen Anfrage, vom zuständigen Staatssekretär verneint. Nun hatte Wallraff schon so seine Erfahrungen. Ohne dass es dafür bis heute einen erkennbaren Anlass gegeben hätte, wurde im Zusammenhang mit der Fahndung nach Mitgliedern der RAF auch gegen Wallraff ermittelt. Im Rahmen dieses Verfahrens erwirkt das Amtsgericht Köln im Juni 1975 die 3-monatige Überwachung und Aufzeichnung aller Telefongespräche an Wallraffs Apparat. Hier belegen die von Wallraff publizierten Schriftstücke, dass er selbst zwar ein staatlich geprüfter Nicht-Terrorist ist, dass aber die Ermittlungsorgane amtliche Schriftstücke manipulierten, um die nach § 101 der Strafprozessordnung zwingend vorgeschriebene Benachrichtigung über das verfügte Abhören und seine Einstellung zu verzögern. Der dieser Aktenmanipulation überführte Beamte sitzt nach kurzer Versetzung wieder in seinem Posten. Im November 1979, gerade war das zweite Bildbuch erschienen, kommt im konservativen von Hase und Köhler Verlag Mainz ein Paperback mit dem Titel Der Fall Günter Wallraff heraus. Der Autor des Bandes entzieht sich der Nachfrage und Kritik. Hans Bessermann sei, so heißt es gleich auf den ersten Seiten des Anti-Wallraff-Pamphlets, ein Pseudonym. Der Band, der großzügig kostenfrei in Pressekreisen verbreitet wurde, stieß auf die ihm angemessene Nichtbeachtung. Zu plump geriet der Versuch, aus der Lektüre der Schriften Wallraffs, einer Zitatmontage aus seinen vielen Interviews und Äußerungen, das Bild eines psychopathischen und moskauhörigen Kommunisten zu zeichnen. Mehr ins Gewicht fällt da schon die mit jeder Veröffentlichung Wallraffs verbundene Diskussion um Legalität und Legitimität seiner Methode. Es bleibt nicht allein bei Diskussionen. Im Dezember 1969 kommt es das erste Mal zum Prozess, wegen seiner Rolle als Ministerialrat Kröver, in der er sich am Telefon Auskünfte über illegale Bewaffnungen von Werkschutzabteilungen verschaffte, wurde gegen ihn wegen Amtsanmaßung verhandelt. Wallraff wurde freigesprochen. Das Gericht billigte dem Beklagten Tatbestandsirrtum zu. Wallraff war gleichwohl mit der Urteilsbegründung und der Prozessführung nicht zufrieden. Weder hatte sich das Gericht um den eigentlichen Inhalt der Reportage gekümmert, noch taugte das Urteil als gültige Aussage zur juristischen Bewertung seiner Methode, nämlich wichtige, möglicherweise skandalöse Sachverhalte unter falscher Identität herauszubekommen. Wallraff verfährt also wie gehabt. und erst 7 Jahre später verhandelt in zweiter Instanz das Landgericht Köln gegen ihn. Auch hier kassiert der Autor einen Preisspruch. Allein das Gericht erklärt, unzweifelhaft habe Urkundenfälschung und der Missbrauch von Ausweispapieren vorgelegen, als sich Wallraff mit der Identität eines anderen, also auch mit dessen Steuerkarte, getarnt bei Gerling um den Job eines Boten beworben habe. Gleichwohl sei eine Bestrafung nicht möglich, weil Wallraff, zumal er vorher einen Rechtsanwalt konsultiert hatte, möglicherweise das zur Verurteilung erforderliche Unrechtsbewusstsein fehlte. Immerhin, auch das führte das Gericht zur Begründung seines Freispruchs an, habe Wallraff bereits seit Jahren juristisch unangefochten mit seiner Methode nicht nur gearbeitet, sondern diese immer wieder offengelegt. Die Verteidigung hatte bei diesem Prozess Heinrich Böll als Sachverständigen gewinnen können. Böll führte dabei unter anderem aus: Ich möchte nichts von dem, was Wallraff geschrieben hat, missen. Ich fände es schade, wenn er nicht so weitermachen könnte. Dass das die Leute von Bild und vom Axel Springer Verlag ganz anders sehen, wundert kaum. Sie reagierten auf Wallraffs Buch Der Aufmacher, in dem er von seinem mehrmonatigen Aufenthalt in der Bildredaktion berichtete, mit einer ganzen Flut von juristischen Aktionen. Doch der Beklagte und Gejagte kann mithalten. Weder gelingt es Springer, den Aufmacher vom Markt zu verbannen, noch kann er das Erscheinen des zweiten Bildbandes verhindern. Der Prozessstreit schaukelt sich durch die Instanzen zunächst bis zum Bundesgerichtshof. Hier hatten die Richter in einer komplizierten Rechtsgüterabwägung zu bewerten. Die Meinungsfreiheit gegenüber der Loyalitätspflicht der Arbeitnehmer. Den Öffentlichkeitswert gegenüber den Geheimhaltungsinteressen des Unternehmers. Die Richter beleuchteten schließlich die strengen Bedingungen für den Schutz der Privatsphäre und sie hatten den Öffentlichkeitswert gegenüber der Rechtswidrigkeit der Informationsbeschaffung zu bemessen. Bezogen auf den konkreten Fall, also Wallraffs verdeckte Ermittlungen bei Bild, kamen die Richter in ihrem 38 Seiten umfassenden Urteil unter anderem zu diesem Schluss. Die Veröffentlichung deckt Tendenzen und Verfahrensweisen eines Journalismus auf, mit denen auch für Maßstäbe, die für eine Boulevardzeitung gelten, die Aufgaben zur wahrheitsmäßigen Unterrichtung der Leser kaum in Einklang zu bringen sind. Durch derartige Missstände, deren Aufklärung und Bewertung im Austausch der Meinungen zu den Aufgaben gehört, um deren Willen das Grundgesetz die Meinungsfreiheit garantiert, wird die Rechtsordnung wenigstens im Ergebnis stärker belastet, als durch den Umstand, dass mit der Offenlegung solcher Sachverhalte die illegale Beschaffung dieser Informationen manifest wird. Diese Ohrfeige und höchstrichterliche Schelte für die Machenschaften der Bild-Zeitung mochte deren Rechtsabteilung nicht hinnehmen. Sie legte Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Das Karlsruher Gericht formulierte den Rahmen enger, blieb aber bei der bereits vom Bundesgerichtshof eingeschlagenen Linie der Abwägung von Mittel und Zweck. Im Klartext, so schloss wohl auch zur eigenen Legitimation der Spiegel seine Story über Wallraffs ganz unten Einsatz ab: Die Veröffentlichung selbst widerrechtlich beschaffter Informationen kann erlaubt sein, wenn die Bedeutung der Informationen für die Unterrichtung der Öffentlichkeit und für die öffentliche Meinungsbildung eindeutig die Nachteile überwiegt, welche der Rechtsbruch für den Betroffenen und für die Rechtsordnung nach sich zieht. Der Preis für diese höchstrichterliche Entscheidung war teuer, selbst wenn das Urteil für Wallraffs Arbeitsmethode einen begrenzten Legitimationsrahmen schafft. Bedeuten solche Prozesse doch, von anderen Reaktionen ganz abgesehen, dass Wallraffs Aktionen mit ihrer Publikation noch lange nicht abgeschlossen sind. Zwar geraten auch die aufgedeckten Missstände und deren Urheber bzw. die dafür Verantwortlichen in den Blick einer aufmerksam gemachten Öffentlichkeit. Vor allem aber muss er sich legitimieren, Beweise vorlegen, Unterlassungsbegehren zurückweisen. Und dabei verhält sich Wallraff als Einzelperson, als David, der, bestenfalls unterstützt von einigen Freunden und Kollegen, in der Regel gegen Apparate ankämpft, gegen Firmen, die eigene Rechtsabteilungen oder ganze Scharen von Anwälten aufbieten können. Bis zur Resignation treiben ihn solche Nachgefechte. Da ist, man hätte die schwierigste Arbeit hinter sich, ne? Und möchte dann am liebsten mal wenigstens ein paar Wochen zur Ruhe kommen und dann geht's erst richtig los. Und zwar nicht zu knapp, nicht? Dann hagelt es und donnert dazu und der Blitz schlägt im eigenen Haus ein. Ich meine damit nicht nur die Haussuchung, die überfallartig kam, sondern auch das, was an Hass losgeht, nicht? Von Betroffenen. Und wenn man auch merkt, wie die dann ihre Möglichkeiten nutzen, und wie ein Geheimdienst, BND, der eigentlich für Auslandsaufklärung zuständig ist, sich wieder mal einmischt, ne, und hier observiert, das wird dann alles doch ziemlich unheimlich und man merkt, dass man dem kaum gewachsen ist und eigentlich die Hauptarbeit dann plötzlich in solche Abwehrgefechte reinsteckt, um souverän das Selbstverständliche zu machen, nämlich Wirkungen vor Ort weiter durchzusetzen und zu initiieren. Das passiert dann zwar auch, aber eigentlich nur noch defensiv. Und das zermürbt einen schon ganz nett. Ne? Ich war an Punkten, gerade jetzt nach ganz unten, wo ich glaubte, ich halte das nicht mehr aus. Ne? Wo ich also mich dann schon fast an einer Doppelschicht bei Thyssen zurücksehnte, so zynisch das klingen mag. Wallraff und sein Verlag haben schon zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen müssen, um wenigstens das Erscheinen der Bücher zu gewährleisten. Immerhin gab es bei den Bildbüchern Gründe genug anzunehmen, Springer würde das Buch schon vor Erscheinen juristisch lahmzulegen versuchen. Also mussten die Beiträge unter größter Geheimhaltung gesetzt und bei verschwiegenen Druckern gedruckt werden. So erklärt sich, dass der übliche Hinweis auf den Druckort in den Bildbüchern des Kiepenheuer & Witsch Verlages fehlt. In Zeugen der Anklage findet man auch keine Seitenzahlen. Verlag und Autor wollten es der Gegenseite mit der Orientierung etwas schwieriger machen und konnten so, wenn der eine oder andere Passus wirklich rausgeklagt wurde, ihn bei der nächsten Ausgabe durch einen anderen ersetzen. Doch die Attacken der Betroffenen und das juristische Geplänkel machen nur einen Teil der Nachgefechte aus. Längst ist Wallraff zur Instanz geworden. Täglich werden ihm Sorgen, Fälle, Skandale vorgetragen und zur Kenntnis gebracht in der Hoffnung, er könne helfen. Im Zusammenhang mit seinen Bildbüchern gründete Wallraff einen Hilfsfonds für Bildopfer, finanziert aus seinem Autorenhonorar. Es mangelt nicht an Interessenten, die sich so ermutigt, gegen Bild anzugehen trauen. Manche Gegendarstellung mehr wird durchgesetzt, Bild zu Schmerzensgeldern verurteilt. Kaum eine Einladung, die Günter Wallraff ausschlägt. Wochenlang hetzt er von Veranstaltung zu Veranstaltung und versucht, seine Zuhörer zu mobilisieren. Gegen Missstände, gegen Bildjournalismus, gegen Ausländerfeindlichkeit. Nach der Veröffentlichung seiner Erfahrungen im Gerling-Konzern gelingt es der Gewerkschaft, entschiedener die Belange ihrer Mitglieder selbst in diesem Feudalbetrieb zu vertreten. Das sind Wirkungen, auf die Wallraff, wie er immer wieder beteuert, Wert legt. So habe es auch nach seinem Melita-Report einschneidende Verbesserungen im Mindener Kaffeefilterwerk gegeben, unter anderem die Wahl eines richtigen Betriebsrates. Und Wallraff kämpft auf eigene Rechnung und im eigenen Namen. Bisher hat er sich der festen Bindung an eine der Parteien oder politischen Gruppierungen versagt. Selbst sein Verhältnis zu den Gewerkschaften muss immer wieder neu bestimmt werden, zumal Wallraff sich nicht scheut, auch deren Versäumnisse in den Reportagen zu erwähnen. Umso mehr stellt sich die Frage, welchem politischen Kalkül folgt Wallraffs Arbeit? Wie kommen seine Entscheidungen zustande? Gibt es eine Strategie, ein politisches Konzept? Nö, ich war auch nie da theoretisch vorbelastet. Das hat positive, negative Seiten. Ich würde einen gewissen Teil der Spontanität dieser Arbeit nicht aufbringen, wenn ich die allzu sehr theoretisch begründen müsste oder verarbeitet hätte. Das ist nie so am Schreibtisch beschlossen worden oder so rein rational entstanden. Das wächst. Das wächst in einem. Man befasst sich damit, man dreht und wendet es und lässt an sich rankommen und schiebt es wieder vor sich her, weil es mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden scheint. Und gerade hier die Rolle, da sah ich unlösbare Schwierigkeiten drin, auch schon was die Sprache anging. Sowas reift, nicht? Wie auch eine neue Rolle, die jetzt ansteht, über Jahre gereift ist. Nicht? Das ist nie so von heute auf morgen. Gut, es kommt auch vor bei kürzeren Untersuchungen, dass mir jemand was nahe bringt, weil er selbst darunter leidet oder da drin steckt und mir vorschlägt, es doch zu versuchen oder was mit auf den Weg gibt. Ne? Und dann muss man manchmal sehr plötzlich reagieren. Ja. So habe ich auch öfter Rollen, die eigentlich längst anlagen, immer wieder verschoben, weil was Aktuelleres oder was, wo ich drauf gestoßen wurde, ne? Wichtiger erschien. Meine wichtigste Arbeit ist immer noch die des politischen Gefangenen im faschistischen Griechenland. Ne? Das Buch hat, glaube ich, einen Auflauf von 10.000 nie überschritten. Ist hier gründlich missverstanden worden, hat mich am weitesten gebracht. Bei mir ist da unheimlich viel abgefallen. Ich hätte wahrscheinlich auch mir die Ausländerrolle nicht zugemutet oder ich hätte es nicht geschafft, wenn ich da nicht wesentliche Angst verloren hätte. Griechenland. Nach seiner Posse bei Gerling 1973 und noch Jahre vor seiner Untersuchung der inneren Bildverhältnisse 1977 riskiert Günter Wallraff die entschiedenste Aktion. Seinem Protest gegen die faschistischen Verhältnisse des Junta-Regimes beim NATO-Partner Griechenland gibt er konkreten, körperlichen Ausdruck. Immerhin kalkulierend, dass sein Protest schwerste Verletzungen, wenn nicht gar tödliche Folgen haben kann. Am 10. Mai 1974 kettet sich Günter Wallraff an einen Laternenpfahl auf dem Syntagma-Platz im Zentrum Athens. Selbst seines letzten Schutzes hat er sich begeben, denn er führt keine Papiere, die ihn als Ausländer, als prominenten Deutschen zudem, ausweisen, mit sich. Und er beginnt mit der Verteilung der auf Griechisch und Englisch verfassten Flugblätter. Freiheit für Griechenland. Wir fordern die Freilassung aller politischen Gefangenen, Pressefreiheit, freie Wahlen. Solange die Menschenrechte durch Gewalt, Verfolgung und Folter unterdrückt werden, fordern wir alle Touristen demokratischer Staaten auf, fahrt nicht nach Griechenland, fahrt lieber nach Portugal. Solange die Konzentrationslager Jaros bestehen bleiben, fordern wir die Mitgliedstaaten der NATO, die sich als ein Bündnis zur Verteidigung der Freiheit und der Menschenrechte versteht, auf, die Militärdiktatur in Griechenland nicht mehr zu unterstützen. Die Aktion ist binnen weniger Minuten beendet, Wallraff von Zivilbeamten brutal niedergeschlagen und festgenommen worden. Einem Kameramann gelangen verdeckte Aufnahmen, 3 Tage später flimmern sie in Panorama über die bundesdeutschen Fernsehschirme. Doch die öffentliche Reaktion hierzulande bleibt verhalten. Schlimmstenfalls machen sich Organe wie etwa der von der CSU herausgegebene Bayern-Kurier die Position der Junta zu eigen und erklären Wallraff zu jemandem, der immer schon als Künder einer totalitären Ideologie aufgetreten sei, oder sie informieren mit distanzierter Sachlichkeit. Doch die Zeit und die Frankfurter Rundschau drucken Wallraffs Verteidigungsrede ab, die er vor dem Militärgericht halten wollte. Während meiner Arbeit in deutschen Fabriken lernte ich auch griechische Arbeiter, sogenannte Gastarbeiter, kennen. Ich lernte sie schätzen in ihrem Temperament, ihrer großzügigen Gastlichkeit, ihren Ausdrucksformen in Tanz und Musikalität, ihrer Begeisterung für Theodorakis, dessen Musik hier ja von der Junta nicht umsonst verboten ist. Ich lernte Griechenland lieben, ohne vorher in Griechenland gewesen sein zu müssen. Ich lernte gleichzeitig die Angst der griechischen Arbeiter, selbst in Deutschland, kennen. Angst vor Spitzeln der Militärdiktatur, die sie denunzieren könnten, wenn sie sich bei uns gewerkschaftlich organisierten, wenn sie sich regimekritisch äußerten. Sie hatten Angst vor Verhaftung, wenn sie zurückkehren würden. Angst, dass ihre Angehörigen von der Militärpolizei verhört, unter Druck gesetzt, gefoltert würden. Ich wollte mit meiner Aktion, wie man im Pressejargon sagt, den Aufhänger schaffen, damit wieder mehr geredet, geschrieben und daraus resultierend auch gehandelt wird gegen die Diktatur in Griechenland. Die Zeit arbeitet gegen sie. Ihre Militärjunta hat außer Panzern und Gewehren nichts im Rücken. Allenfalls die amerikanische CIA als Zuhälter. Das griechische Volk geschlossen gegen sich. Weil sie außer pompösen Militäraufmärschen nichts an Ideen zu bieten haben. Sie sind die Dinosaurier in unserer gegenwärtigen politischen Landschaft. Viel Panzer, kaum Hirn. Darum zum Aussterben verurteilt. Ich bin gefoltert worden. Man wollte aus mir herausbekommen, mit welchen Griechen ich Kontakt gehabt hätte. 2 Spezialisten in Zivil, eventuell Vertreter der ESA, sie stellten sich mir nicht vor, schlugen meinen Kopf an einer Tischkante und auf dem Fußboden blutig. Außerdem Schläge mit der Kette, die an meinem Hals noch fest war. Schläge in Magen und Milz. Schläge mit der Eisenstange und mit Absätzen von Stiefeln auf die Zehen meines linken Fußes. Die Spuren an Kopf und Zehen sind heute noch sichtbar. Ich habe seitdem auch ständig Kopfschmerzen. Das Gericht ließ es nicht so weit kommen, dass da die Gefängniszustände und Folterpraktiken öffentlich attackiert wurden, und unterbrach Wallraff schon nach wenigen Sätzen. Wegen Ungehorsams gegen die Militärbehörden, antinationaler Propaganda sowie der Veröffentlichung von Informationen, die die öffentliche Ordnung gefährden können, wird Wallraff am 23. Mai zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. 2 Monate davon verbringt er in Haft. Nach dem Zusammenbruch des Militärregimes gehört er zu den Gefangenen, die am 26. Juli aus den Gefängnissen entlassen werden. Nicht nur, weil die Verhältnisse, gegen die er so riskant protestiert hatte, durch die politischen Veränderungen der Vergangenheit angehörten, auch weil nicht wenige, auch öffentlich, an der Redlichkeit der Griechenland-Aktion kritische Zweifel vorbrachten, blieb es selbst im Nachhinein hierzulande um diese Tat ruhig. Das Buch, zusammen mit Eckhard Spohr herausgegeben, trug den Titel Unser Faschismus nebenan, Griechenland gestern, ein Lehrstück für morgen. Es gehört zu den weniger verkauften und eher unbekannt gebliebenen. Als Wallraff dann ein Jahr später, als Folge seines Aufenthaltes bei einer Kooperative in Portugal, auch dort den Rechtsverstrickungen nachging und den Ex-General Spinola der Absicht überführte, mit Hilfe anderer nationaler Kräfte, auch aus Deutschland, gegen die portugiesische Revolution zu putschen, sahen sich die kritischen Skeptiker in ihren Befürchtungen bestätigt. Sie unterstellten Wallraff mit seinem internationalen Engagement die Möglichkeiten seiner Arbeitsweise zu überdrehen und seiner Arbeit Dimensionen zu geben, die er nicht zu meistern in der Lage sein könnte. Und noch etwas wurde mit Wallraffs Engagement in Griechenland und gegen den portugiesischen General Spinola deutlich. An Wallraff interessieren nicht mehr primär seine Berichte, seine Bücher, sondern das Ereignis. Man wird das dem Urheber Wallraff kaum zum Vorwurf machen können, indes ein Schriftsteller nur ist er längst nicht mehr, sondern eine politische Instanz außerhalb von Parteien und Behörden. Das Spektrum seiner Untersuchungen, Reportagen und Lehrbeispiele weist ihn als einen radikaldemokratischen und moralischen Linken aus, auf dessen Aktionen sich Kommunisten, Linkschristen, Sozialisten und Sozialdemokraten beziehen. Dabei hat er eigentlich selten einen überraschenden Sachverhalt zutage gefördert, vielmehr hat er immer wieder den prinzipiellen oppositionellen Verdacht, den Beweis der eigenen körperlichen Erfahrung gegeben. Die Empörung seiner Leser leitete sich nun nicht mehr aus eher abstrakten politischen Theorien und Einsichten, aus Statistiken und Zeitungsmeldungen her, sondern sie hatten ein konkretes Stellvertreteropfer. Günter Wallraff als Arbeiter, als Obdachloser, als Arbeitsloser, als Türke. Diese Projektion auf die reale Kunstfigur ist nicht ungefährlich. Sie ähnelt dem Mechanismus, mit dem der Kultur- und Gesellschaftsbetrieb sich den Star Wallraff macht. Wallraff sieht diese Gefahr, auch wenn er sich ihr nicht immer entziehen kann. Und er hat bisher immer wieder weitergemacht. Er verschwand für Monate oder Jahre und lieferte erneut Beweise für den allgemeinen Verdacht des Missstands. Doch er hat seine Arbeitsweise verändert. Schon lange will er sich mit seinen Rollen nicht nur denen, deren Lebensumstände er veröffentlichen und dadurch verändern will, gemein machen. Seit der Gerling-Aktion, die zum Happening geriet, verlässt er die passive Rolle, nutzt seine Rollen zu listigem Widerstand, inszeniert er Situationen. Zunehmend mit den Erfahrungen habe ich auch eine aktivere Rolle des Eingreifens, manchmal sogar des Provozierens. Dann, wenn ich es noch deutlich herauslocken wollte, dann musste man schon mal nachhelfen. Und das, was in dem letzten Buch auch als Inszenierung der Realität von gewisser Seite mir vorgeworfen wurde, was aber auf den Punkt gebracht hat, weil es muss erlaubt sein, auch Albträume, die bereits Realität haben, die aber nicht beweisbar sind, so durchzuspielen wie in einem gesellschaftlichen Experimentierkasten, dass die Öffentlichkeit sensibilisiert wird, wie man jetzt nach Tschernobyl gesehen hat und auch in Hamm-Üntrop, war das, was ich da aufgrund von Anhaltspunkten nun auf den Punkt brachte, gar nicht so weit weg. In Ganz unten, seinem letzten Buch und bisher größten Erfolg, hat Wallraff nicht nur eine andere Identität angenommen, sondern eine künstliche Situation herbeigeführt. Doch sein Gesprächspartner, der Chef der Leiharbeiterfirma, muss die Situation für real halten. Und Wallraff entlockt ihm, dass er bereit wäre, selbst wenn für die betreffenden Arbeiter erhebliche Gefahren für Leib und Leben damit verbunden sind, diese zur Klärung eines Störfalls in ein Kernkraftwerk zu vermitteln. Und Wallraff kann die Ergebnisse dieses grausamen Planspiels in Bild und Ton belegen. Angenommen, das moralische Entsetzen über solche Mentalitäten wäre allgemein, so bliebe es doch privat. Offiziell hat immer noch Wallraff sich zu legitimieren, muss er sich sein Haus durchsuchen lassen, weil der, den er da der Menschenverachtung überführt hat, gegen die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte klagt. Und offiziell sind die politischen Verhältnisse auch so, dass die bereits in Programmzeitschriften angekündigte Filmfassung von Ganz unten aus dem Programm genommen und lediglich von Radio Bremen ausgestrahlt wurde. Aus diesem Widerspruch privater Moral und öffentlicher Politik wird Wallraff weiterhin seine Arbeiten herleiten. Genauere Prognosen verbieten sich. Denn wer über Wallraffs Arbeit redet, sollte sich tunlichst vor zweierlei hüten, nämlich über die nächste Aktion zu spekulieren oder die letzte als Höhepunkt zu feiern. Vielleicht wird ja der Erfolg und der Trubel um ganz unten, dieser Bericht über 2 Jahre in der Rolle des Türken Ali Levent, einmal als Einstieg in eine neue Phase Wallraffscher Arbeit gewertet werden. Denn unbestritten kommt Wallraff in ganz unten auf manche seiner früheren Experimente zurück. Thyssen kannte er schon von seinen ersten Industriereportagen. Und wenn er berichtet, wie katholische Geistliche dem vermeintlich bekehrungswilligen Muslim die Taufe verweigern, erinnert man sich an seine Besuche bei Priestern, als er als Napalmfabrikant Rat suchte. Mehr als 2 Jahre ist Wallraff Underdog, verdient, wenn der Lohn überhaupt ausgezahlt wird, nie mehr als zwischen 6 und 9 Mark in der Stunde. Nicht immer sorgen seine Arbeitgeber für die gesetzlich zwingend vorgeschriebene Sozialversicherung. Ali muss froh sein, dass er überhaupt Arbeit bekommt. Und das sind dann bei Thyssen etwa Arbeiten, die die gewöhnlichen Angestellten und Arbeiter solcher Firmen nie erledigen würden. Extrem gefährliche, allen Schutzbestimmungen hohnsprechende Einsätze bei großer Hitze und in einer Atmosphäre von gesundheitsgefährdendem, aggressiven Industriestaub voll Blei und Quecksilber. Solche Arbeiten lassen Firmen wie Thyssen, so berichtet Wallraff, von Subunternehmen, Leihfirmen also, erledigen. Und die schlagen allein aus der Vermittlung von kurzfristig disponiblen Arbeitskräften astronomische Profite. Sieht man von der fingierten Situation ab, mit der Wallraff einen Vorschein auf mögliche schreckliche Wirklichkeiten geben will, so hat er mit ganz unten ein eher unspektakuläres Buch vorgelegt. Dass es ihm in seiner Maskerade gelungen ist, selbst in die unmittelbare Nähe von Kohl und Strauß, von Biedenkopf und Blüm zu gelangen, wertet er lediglich als Qualität seiner Maske. Wie die Maske beschaffen war und welche unvermuteten Möglichkeiten sie eröffnete, dazu noch einmal Günter Wallraff selbst. Äußerlich ganz banal und einfach. Ein paar dunkle Kontaktlinsen, gefärbte Schnurrbart und Augenbrauen und dunkle Perücke, die ein exotisches Aussehen verlieh. Und eine Sprache, die gar nicht mal besonders eingeübt war. Ich bin ein schlechter Schauspieler, nicht? Kölsch mit Knubbeln manchmal oder gebrochenes Deutsch, wo einfach nur Endungen weggelassen wurden oder aber wo es grammatisch ein bisschen auf den Kopf gestellt wurde. Jemand, der den Ausländer wirklich ernst nimmt und ihm richtig zuhört, hätte eigentlich merken müssen, da stimmt doch was nicht. Das ist auch ein sehr seltsamer Ausländer. Aber da man sie auch gar nicht so als Individuen wahrnimmt, nicht? Sondern der Türke heißt es ja ganz schnell, nicht? Und von daher, alles was fremd ist, das sind die halt. Und dadurch war es so leicht. Ne? Dadurch konnte ich auch die idiotischsten Fragen stellen. Ne? Ich konnte den Leuten Löcher in den Bauch fangen. Ich konnte mich so dumm stellen, dass es mir durch diese Maskerade gelang, eine ganze Gesellschaft zu demaskieren. Wie ließ sich das Problem lösen im Umgang mit türkischen Landsleuten, in Anführungsstrichen? Da musste ich auch eine List anwenden. Ich habe dann angegeben, dass ich eine griechische Mutter habe, dem Alter, als ich 1 Jahr alt war, sich von meinem Vater getrennt hat und ich sei dann in Griechenland, in Piräus, aufgewachsen. Und glücklicherweise gab es in dem Hauptproduktionsbereich, in der Thyssenhütte, gab es nur etwas über 60 Griechen, denen ich glücklicherweise in der Zeit nicht begegnet bin. Und die türkischen Kollegen haben es akzeptiert, nicht? Sie haben mich trotzdem mit aufgenommen in ihren Kreis und ich gehörte dazu und es wurde alles zusammen geteilt. Erfinde jemand für einen Roman eine Hauptfigur und würde er diese Figur mit den Aktionen, Erlebnissen und Erfahrungen des Günter Wallraff ausstatten? Also erzählen, wie da jemand trotz höherer Bildung in Fabriken geht, darüber berichtet, später andere gesellschaftliche Schattenbereiche aufsucht, seine Beobachtungen veröffentlicht, wie er unter selbstlosem Einsatz seines Lebens gegen ein faschistisches Land protestiert, freikommt, sich in die Redaktion einer rechtslastigen Boulevardzeitung einschleust und deren verwerfliche Praktiken anprangert, wie er selbst attackiert, verfolgt und bespitzelt wird und dennoch weitermacht. Ein solcher Roman hätte kaum eine Chance. Die Lektoren müssten ihn wegen seines womöglich gar kitschig geratenen Kolportagecharakters wegen ablehnen. Dass einer aus einem sensiblen Empfinden für Recht und Gerechtigkeit, gepaart mit der Lust an der Überlistung der Herrschenden, sein Leben lebt, dafür kennt unsere Gesellschaft kein Muster. Das macht das Besondere an Wallraff aus. Dieses Besondere, das den ungewöhnlichen Erfolg auch nur ungenau zu erklären vermag, wird indes gefährdet, wenn Wallraff schummeln würde. Zwar ist es ganzen Heerscharen von Anwälten, Journalisten und Agenten der Industrie noch nicht gelungen, Wallraff erfolgreich Unehrlichkeit nachzuweisen. Allein etwa 30 Zeilen seiner Türkenreportage in ganz unten, das gibt Wallraff inzwischen freimütig zu, hat er zitiert, von anderen übernommen. Was in der Publizistik tägliche Regel ist, kann Wallraff die Glaubwürdigkeit kosten. Denn dass er sogar aus erklärlichen Gründen Fremdes mit dem Merkmal des Selbsterlebten ziert, das gefährdet seinen Ruf. Nicht allein was Wallraff in Erfahrung bringt, sondern vor allem das und wie ihm das gelingt, bewundern seine Leser. Weil er Wirklichkeiten auf der Spur ist und weil er auf die Aura des Künstlers, des Literaten keinen Wert legt, ist ihm manches Mal schon Literaturfeindlichkeit unterstellt worden. Doch Wallraff hat sich dazu erklärt. Meine Art Engagement wurde ausgelöst und begleitet von Büchern, die mich nicht in die Welt der Literatur einführten, sondern mir die Welt zeigten. Ich bin überzeugt, dass Literatur in der Lage ist, bei der Verwirklichung gesellschaftlicher Veränderungen mitzuwirken, Entwicklungen mit einzuleiten, zu beschleunigen oder auch bremsen zu helfen. Zwar langsam und nicht berechenbar, beeinflusst die Literatur zusammen mit anderen verändernden Tendenzen langfristig die Gesellschaft, nicht immer nur zum Guten hin. Auch fehlende Literatur kann zu Veränderungen führen. Manchen reicht das als Motiv nicht aus. Der große Erfolg führt immer wieder zu neuen Deutungsversuchen und Kritiken. Sie halten ihm Leidenssucht, naives Urchristentum oder schlicht unredliche Motive vor. Doch die Autoren solcher Porträts haben lange nicht so gute Belege für ihre Behauptungen wie Wallraff für seine Arbeiten. Im Studio Bremen hörten Sie eine Analyse von Stefan Lohr. Kritik konkret, Günter Wallraff. 20 Jahre Aktionen und Publikationen. Es sprachen Dieter Hofschmidt und der Autor. Redaktion Alfred Paffenholz.